back against your fellow man. But as sure as God made black and white, we're standing in the dark where we brought a little light. You can't run on. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema, ich habe Angst vor Weihnachten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Angst vor Weihnachten haben. Wer von euch hat Angst vor Weihnachten? Vielleicht, weil ihr alleine seid. Vielleicht, weil jemand vor kurzem in diesem Jahr gestorben ist. Vielleicht, weil ihr Angst habt, dass irgendetwas passieren könnte. Ein Streit unter dem Christbaum. Oder weil jemand krank ist. Vielleicht erinnert euch Weihnachten aber auch an etwas sehr Trauriges, an einen Vorfall in den vergangenen Jahren, an anderen Weihnachten. Und deshalb habt ihr Angst vor diesem jetzt bevorstehenden Weihnachten. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht, das ist Heinz. Und Heinz ist 40 Jahre alt. Hallo Heinz. Hallo Domian. Du hast Angst vor Weihnachten? Ja. Warum? Den habe ich Angst davor, weil mein Bruder diesen Monat verstorben ist. Wann ist er verstorben, genau? Am 7.12. Ah ja. War es ein plötzliches Versterben? Nein, kein plötzliches. Er hatte vorher noch 9 Wochen in Krankenhäuser verbracht und im Pflegeheim. Also er war schwer krank? Er war schwer krank, ja. Wie alt ist dein Bruder geworden, Heinz? 56. 56. An was ist er gestorben? Letztendlich an Herzversagen. Mhm. Aber er war vorher im Krankenhaus zur Nachuntersuchung, ist dann auf dem Heimweg im Bus, ist er dann, also ich nehme an, ein Gehirnschlag war. Ah, im Bus? Im Bus. Ne, ist ja. Er dann zusammengesackt, er war dann auch klinisch tot. Ne? Mhm. Er war dann zeitlang ohne Sauerstoff, sodass das Gehirn in Demenz einen Schaden genommen hat, ja. Und ist dann nicht mehr aus dem Koma erwacht. Das heißt, ihr konntet in dem Sinne keinen Abschied voneinander nehmen? Nee, zwar am Krankenbett schon. Am Krankenbett schon, ja. Aber er hatte keine Reaktion mehr gezeigt, ne? Wie nah und wie eng war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Sehr eng. Sehr eng? Sehr eng. Dein einziger Bruder, dein einziges Geschwister? Nein, ich habe noch 6 andere Geschwister. Ah ja, eine große Familie. Ja. Ja. Na, aber dieser Bruder war was Besonderes? Er war halt der leitende Wolf, wie man so sagt. Ne? Der Älteste? Der Älteste, ja. Ja. Na, zu ihm konnte man immer kommen, egal was war. Ja. Na, er stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Ja. Hattet ihr unter den Geschwistern so die besonderste Beziehung, kann man das sagen? Kann man so sagen. Oh, kann man so sagen. Hm. Na, ich meine, ich habe auch sehr guten Kontakt mit meiner Schwester, die ich jetzt mal so nebenbei grüße. Ja. Machen wir das mal so nebenbei. Ja. Und noch ein anderer Bruder. Aber dieser Verstorbene war schon was ganz Besonderes. Der war schon was ganz Besonderes. Wie war denn das sonst früher Weihnachten? Wart ihr alle dann immer zusammen? Ja. Also alle Geschwister? Jeder, wie er Zeit hatte. Ne? Wenn nicht gerade einer im Urlaub war oder sonst irgendwie. Dann kam da aber eine Riesenfamilie zusammen, ne? Wenn da so viele Geschwister und die Partner und Kinder und so weiter. Ja, zur Zeit, wie meine Mutter noch lebte, die vor 9 Jahren verstorben ist. Mhm. Wenn da Weihnachten war, da waren wir immer zusammen. Ja. Meine Mutter war dann immer großes Treffen. Lebt dein Vater denn noch? Nein, der auch ist nicht mehr. Mein Vater kenne ich nicht. Ach so. Weil der ist mit 39 Jahren ist der verstorben. Ah ja, da warst du noch sehr jung. Da war ich 16 Monate. Ja, klar. Ja. Ja. Hm. So, es ist natürlich Weihnachten, wenn man dann auch früher immer so viel miteinander gemacht hat. Ein ganz besonderes Datum, wo man, ich glaube, noch intensiver berührt wird als ohnehin schon, wenn man einen Menschen zu beklagen hat. Ja, sicher, auf jeden Fall. Hm. Man merkt, dass einer fehlt, das merkt man ja jetzt schon. Ja. Ne, das merkt man jetzt schon. Ja. Das Schlimmste war für mich, wie ich an seinem offenen Sarg stand. Ich bin trotzdem nochmal hingegangen. Trotz allem. Donnerstags war ich dann im Pflegeheim. Ja. Donnerstags war ich dann nochmal da. Und sonntags abends ist er dann verstorben. Da war dann niemand von euch da? Doch, meine Schwägerin war da. Ach so, die war da. Die war da, ja. Und dann hast du ihn im Pflegeheim nicht mehr verstorben gesehen? Nein. Sondern dann später im offenen Sarg? Ja, in der Leichenhalle, ne? Ja. Kann man das beschreiben, was man da empfindet, wenn man vor dem toten Bruder steht und den offenen Sarg vor Augen hat? Da geht einem durch den Kopf, was man so erlebt hat. Das ganze Leben? Ja, worüber man gelacht hat. Worüber man zusammen auch sich getröstet hat. Ja. Also ich habe nur Gutes und Schmerz empfunden. Ja, nur gute Erinnerung an den Bruder. Ja. Nun war dein Bruder ja auch noch nicht alt. Nö. Habt ihr mal über den Tod gesprochen? Wie war seine Einstellung? Ja, seine Einstellung war, wenn es sein sollte, dann soll es schnell gehen. Ja. Also praktisch so, wie es auch für ihn, also wie es auch gekommen ist. Ja. Ne? Er hat einen gekriegt und er war weg. Und halt durch die Wiederbelebung, was man bei ihm vorgenommen hat, ist es dann halt so rausgekommen, dass er schwer gehirngeschädigt war, dass er nicht mehr aufgewacht ist. Dass das jetzt so eigentlich in seinem Sinne passiert ist, kann dir das als Hinterbliebener, als Trauernder einen gewissen Trost geben oder überragt doch eigentlich der Schmerz? Es überragt eigentlich der Schmerz. Besser wäre gewesen, man hätte ihn nicht wiederbelebt. Dann wäre es gut gewesen. Jetzt die Zeit, wo er dann im Krankenhaus war, das Hin und Her, ja, das war dann immer Bangen und Hoffen. Bangen und Hoffen. Ja. Und als dann die Nachricht kam, dass er dann nicht mehr aufwachen wird, das war schon ein Schlag. Das glaube ich. Das war ja schon quasi die erste Todesnachricht. Ja. Kann man so sagen, ne? Nur die Ärzte, die konnten nicht sagen, ob es schnell geht oder ob es jetzt soweit ist, ne? Also die konnten ja keine Auskunft darüber geben. Das kann man die waren selber praktisch ratlos. Ja. Ne? Wie wirst du jetzt, hast du auch eine Familie, bist du verheiratet? Ich bin geschieden. Du bist geschieden. Wie wirst du Weihnachten verbringen? Ja, ich habe eine Freundin, die lebt, habe ich eine Wochenendbeziehung, die lebt in Kerpen und da werde ich dann Weihnachten verbringen. Ja, und hatte dein Bruder eine Frau und eine Familie? Ja. Ja. Ja, er hinterlässt zwei Kinder und eine Frau. Ne? Ja. Wirst du denn dann die Frau, deine Schwägerin, auch besuchen? Ja, sicher. Ja, das ist, glaube ich, dann auch sehr wichtig, dass man als nahestehende Menschen dann zu den Hinterbliebenen reist an einem solchen Tag. Ja. Und zusammen ist und dann ist die Trauer ein wenig erträglicher. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Es tut mir sehr leid, Heinz, was du mir erzählt hast. Ich wünsche dir und deiner Familie dennoch besinnliche Weihnachten und von Herzen alles Gute. Alles klar, danke dir, Domir. Auf Wiederhören, Heinz. Du machst eine tolle Sendung, weiter so. Dankeschön, vielen Dank. Alles klar, tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer für unser Thema heute Nacht. Ich habe Angst vor Weihnachten. Wer von euch hat Angst vor Weihnachten? Weil Weihnachten euch vielleicht an etwas Besonderes erinnert, vielleicht, oder weil ihr Weihnachten ja vielleicht einen Menschen vermisst oder weil ihr krank seid oder weil ihr vielleicht auch Angst habt. Man hört das ja immer wieder, dass gerade so am Heiligen Abend, wo es eigentlich schön und friedlich zugehen soll, oft sehr in der Kiste rappelt und viel Streit entsteht. Wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50. Hier ist die Ramona. Ramona ist 27. Hallo Ramona. Hallo Domian. Hallo. Weihnachten. Nächste Woche ist Weihnachten. Ja. Aber da freust du dich nicht drauf? Nee. Nee. Warum? Erzähl mal. Also ich bin bei Pflegeeltern groß geworden. Ja. Und wir waren eigentlich eine sehr große Familie. Wie groß? Also ich habe drei leibliche, fünf Stiefgeschwister. Drei leibliche und fünf Stiefgeschwister. Ja. Und hieß für mich Weihnachten immer sehr, sehr viel Arbeit, weil ich eigentlich immer für die ganzen Vorbereitungen, also vom Tannenbaum aufstellen, beschmücken und Essen machen für alle, also das waren ja dementsprechend auch immer recht viele. Also das findet alles bei dir statt? Ja. Es kommen alle zu dir hin? Also es war damals immer so und... Heute nicht mehr? Nein, also ich habe jahrelang dann auch Weihnachten alleine verbracht. Und seit 3 Jahren versuche ich es eigentlich wieder. Was versuchst du wieder? Weihnachten zu feiern. Ja. Und ich habe auch einen kleinen Sohn, der ist 2 Jahre alt. Lass uns mal eins nach dem anderen. Also, dass du für die ganze Familie alles vorbereiten musstest. Wie lange ging das so? In welchem Alter war das? Das ging eigentlich schon mit 10 Jahren los, so wie ich immer kräftig mithelfen musste. Es war auch Heiligabend immer so, dass ich und mein Bruder und meine ältere Schwester, also ausgenommen meine Jüngere und mein einer Stiefbruder, also insbesondere wir drei mussten immer Heiligabend an einem gesonderten Tisch sitzen, nicht bei den anderen. Warum? Dann eher irgendwie ab. Ja, war angeblich nicht genug Platz am Tisch. Aber letztendlich stand dahinter eine Ausgrenzung. Ja. Hast du denn auch Geschenke früher bekommen? Ja, also Heiligabend war eben halt, ja, Geschenke auspacken. Da musste ich dann alles aufräumen und dann mussten wir dann aufs Zimmer gehen. Hast du denn auch Geschenke bekommen? Eins auf jeden Fall, ja. Eins, ja. Und dann musstet ihr oder du aufs Zimmer gehen? Ja. Warum? Und nur du oder alle Kinder? Ja, also meine jüngere Schwester und mein Stiefbruder durften noch im Wohnzimmer bleiben und der Rest durfte dann eben halt gehen. Also die Eltern haben klare Unterschiede gemacht zwischen den Kindern. Ja. Da gab es welche, die beliebt waren, die durften mehr und welche, die weniger beliebt waren, wie du, die durften dann halt weniger. Ja. Wie lange hast du dieses dann, du bist jetzt 27, bis zu welchem Alter hast du das dann so zelebriert mit deiner Familie? Also das letzte Weihnachten, was ich da verbracht habe, war mit 17. Mit 17. So, und dann hast du ganz viele Weihnachten alleine verbracht. Ja. Wie viele Weihnachten seit dem 17. Lebensjahr? Ja, bis 2005 eigentlich. Wie alt warst du da? Müssen wir nicht so viel rechnen. 2005, 6, 21, nee. Oh. Naja, also ja, eine ganze Weile. 2005, ja. Und warum hast du jetzt Angst vor Weihnachten? Ich habe Kontakte wieder zu meiner leiblichen Mutter. Und sie war eigentlich schwere Alkoholikerin und hat aufgehört zu trinken. Ja, wann hast du den Kontakt zu deiner leiblichen Mutter bekommen? Weil ich gesundheitlich nicht mehr so auf dem Damm bin. Ja. Und dass sie aufgehört hat zu trinken. Ja, und wann hast du diesen Kontakt bekommen? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Und hattest vorher gar keinen Kontakt zu ihr? Nein, gar nicht. So, jetzt habe ich aber noch nicht verstanden, warum du Angst vor Weihnachten hast. Weil ich mit meiner älteren Schwester, zu der ich noch Kontakt habe, abgemacht hatte, dass ich sonst Heiligabend hinkomme. Nur ich habe meine Mutter insgesamt jetzt 3-mal gesehen. Und ich eben halt auch nicht weiß, ob sie Heiligabend genauso wenig trinkt, wie sie es bis jetzt getan hat. Also so gut wie gar nichts. Und dass da nicht irgendwie ausartet und eventuell auch die Gefahr besteht, dass mein älterer Bruder da ist. Ramon, ich verstehe das nicht so richtig. Deine Mutter, mit der du wieder Kontakt hast, war Alkoholikerin, und aber im Moment ist es ganz gut. Ja. Wieso hast du Angst vor Weihnachten? Weil du deine Mutter, möchtest du deine Mutter treffen oder möchtest du deine Mutter nicht treffen? Im Prinzip schon, nur meine Geschwister könnten eben halt auch da sein. Die Geschwister aus der Familie, in der du aufgewachsen bist? Also von meiner leiblichen Seite her. Achso, das sind ganz fremde Leute für dich? Also meine Geschwister selber eigentlich auch schon, ja. Und die könnten da sein und du hast Angst vor denen, dass die da sein könnten? Ja, insbesondere mein Bruder, da er damals mich vergewaltigt hat. Und das über Jahre. Aber mit dem hattest du doch gar keinen Kontakt. Das ist doch dein leiblicher Bruder. Du bist doch bei Pflegeeltern aufgewachsen. Ja, aber er war ja auch da. Ach, der war auch da? Ja. Ach so, der war auch bei den Pflegeeltern. Mhm. Wie viele von deinen leiblichen Geschwistern waren denn bei den Pflegeeltern? Alle drei. Ach so, ihr wart zu dritt bei Pflegeeltern. Also zu viert mit mir. Zu viert mit dir, verstehe. Mhm. Mhm. Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, dieser Bruder hat dir was sehr Schlimmes angetan. Ja. Wie alt warst du da? Das ging etwa von da an, wo wir da waren, von 8 bis zum 12. Lebensjahr. Wie viel älter ist er als du? Mein Bruder ist jetzt ungefähr 38. 38, also 10 Jahre, gut 10 Jahre älter, mhm, weißt du. Und du hast Sorge, wenn du zu deiner leiblichen Mutter gehst, dass der dann auch da ist. Ja, und dass sie eben halt auch am Heiligabend trinkt. Und du hast Sorge, dass sie am Heiligen Abend trinkt. Also zwei Sorgen hast du quasi. Ja. Mhm. Weiß deine leibliche Mutter davon, was dein Bruder mit dir getan hat? Nein, weiß sie nicht. Weiß sie nicht. Weiß das überhaupt jemand? Gute Freunde von mir wissen sie ja. Ja. Das heißt, du hast auch noch nie einen Psychologen beansprucht. Ich hatte es mal vor, aber bis jetzt habe ich das noch nicht gepackt. Hattest du Angst vor? Ja. Hm. Der hat dir schlimme Sachen angetan damals. Ja. Hm. Über einen so langen Zeitraum. Ja. Hat er dich damals auch bedroht, wenn du was sagen würdest, dass er dann was Schlimmes macht? Er hat immer dafür gesorgt, dass ich nichts sagen konnte. Wie hat er das denn gemacht? Er hat mich immer wieder unter Druck gesetzt. Und wie hat er dich unter Druck gesetzt? So, mit vielerlei Sachen. Er wusste ganz genau, welche Musik ich am liebsten höre. Und, bitte? Er wusste genau? An welche Musik ich am liebsten höre. Und ja. Hat er gesagt, also wenn du das auch nur irgendjemandem sagst, dann mache ich genau das mit dir. Und hat dann mal irgendwie so 1-2 CDs und so genommen und zerbrochen oder Kassetten, Schallplatten, alles so, was ich hatte. Mhm. Also, da wusste er ganz genau, was so meine Lieblingsdinger waren. Ja, und du hattest wahrscheinlich gar nicht so viel in der Zeit. Nee. Da hat das einen großen Wert. Genau. Gab es denn damals mal einen Moment, dass du überlegt hast, dich deinen Pflegeeltern anzuvertrauen? Ach, nee, würde ich auch heute nicht tun. Mhm. Weil es ist auch heute immer noch so, dass selbst wenn ich zum Geburtstag oder auch Weihnachten anrufe, ja, danke, ja, alles klar, keine Zeit, tschüss. Also die interessieren sich nicht sonderlich für dich? Nein. Mhm. Das ist genauso, wo ich mein Kind bekommen habe. Und sie hörte, dass ich schwanger bin und ich dann mal wieder anrief, weil ich ihr das erzählen wollte. Mhm. So dann war du auch, Mensch, du wirst jetzt zum 5., 6. Mal Oma. Hieß es nur irgendwie, am besten lässt es abtreiben, sonst wenn es zu spät ist, dann hol dir gleich die Adoptionspapiere. Du kannst es sowieso nicht. Warum hast du, ist er 2. Warum hast du mit denen überhaupt noch Kontakt? Weil ich ja, es war eigentlich meine einzige Familie, die ich hatte. Mm, mm, mm. Und ich immer wieder versucht habe. Aber was wäre, wenn du mit deiner leiblichen Mutter über das sprechen würdest, was damals passiert ist mit deinem Bruder? Ich weiß nicht, wie es ihr dann danach geht oder was sie dann machen würde. Mit meinem Bruder, wenn sie ihn darauf anspricht, dann würde er garantie alles abstreiten. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner leiblichen Mutter? Ich habe sie bis, also jetzt, das wäre jetzt Weihnachten das 4. Mal, dass ich sie sehe. Kann man gar nicht vom Verhältnis reden, ne? Nee. Hm. Weißt du, Ramona, wenn du wirklich Sorge hast, dass der da auftaucht und du auch noch Sorge hast, dass deine Mutter vielleicht wieder anfängt zu trinken, würde ich an deiner Stelle da nicht hingehen, Heiligabend. Um dir das nicht anzutun. Weil das ist ja so schlimm, wenn du ihn dann plötzlich da siehst. Wie lange hast du den jetzt nicht gesehen? Seit Jahren nicht, auch keinen Kontakt. Auch wenn meine Schwester dann irgendwas erzählen wollte, habe ich mir nur gesagt, interessiert mich nicht, was der macht. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich würde an deiner Stelle nochmal eingehender darüber nachdenken, dass du dir vielleicht doch professionelle Hilfe erstmal suchst, damit du etwas stabiler wirst. Denn ich höre ja, wie du das erzählst, was das in dir auslöst an Traurigkeit und Verletzung und Angst, Scham, ich weiß nicht was alles. Und wenn du etwas stabiler bist, mit Hilfe eines Psychologen, kann man immer noch überlegen, wie du mit der Mutter dich verhältst, ob du es ihr sagst, wann du es ihr sagst. Aber du bist jetzt erstmal wichtig, dass du Hilfe und Stärke kriegst. Du hast gesagt, du hast ein Kind. Ja. Lebst du mit dem Kind allein oder hast du auch einen Freund oder einen Mann? Nee, ich bin alleinerziehend. Alleinerziehend. Hm. Wie alt ist dein Kind jetzt? Zwei. Ramona, was diese psychologische Sache anbelangt, würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin da mal ein bisschen weiterredest jetzt. Ja. Die kann dir einfach mal ein paar Ratschläge geben, wie du das professionell einfädeln könntest und was du tun solltest und könntest. Dann entscheidest du ja immer noch, ob du es machst. Ja. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du hier angerufen hast, denn ich kann mir vorstellen, dass dir das nicht leicht gefallen ist. Nee. Ich wünsche dir und deinem, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Dir und deinem kleinen Jungen eine glückliche Zeit. Denn du hast ja ein Kind und du bist sicher sehr glücklich darüber, dass du das Kind hast. Ja, weil er eigentlich auch der Einzige ist, den ich habe. Genau. Mach es ihm so richtig schön, auch wenn er das noch nicht so richtig versteht, aber mit zwei Lichter und Kerzen und sowas, das versteht er schon. Mach ihm das so richtig schön. Und geh nicht zu den Leuten, damit du bloß nicht diesen Menschen siehst. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Heide, meiner Psychologin, angerufen. Hm. Und ihr habt nochmal richtig gut Zeit und könnt in Ruhe sprechen, okay? Okay. Von Herzen alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema Ich habe Angst vor Weihnachten, dann könnt ihr die Nummer wählen. Oder E-Mail domian@wdr.de. Ja, und an dieser Stelle vielleicht auch schon mal ein Hinweis auf übermorgen. Übermorgen ist unsere vorletzte Themennacht in diesem Jahr und wir haben uns überlegt, das haben wir schon vor vielen Jahren mal gemacht, und aber eben viele Jahre auch nicht mehr. Ich unterhalte mich das ganze Jahr mit euch und ich frage euch so viel. Am Donnerstag könnt ihr mich mal fragen, da drehen wir den Spieß einfach mal rum. Das Thema, das Schwerpunktthema am Donnerstag heißt Fragen an den Moderator, Fragen an Domian. Da könnt ihr mich alles Mögliche und Unmögliche fragen und ihr könnt mich einfach interviewen. Und dann gucken wir mal, wie das so wird und was dabei rumkommt. Anmelden könnt ihr euch natürlich sehr gerne schon über domian@wdr.de oder natürlich dann auch übermorgen anrufen. So, aber heute weiter mit unserem Thema. Ich habe Angst vor Weihnachten und bin jetzt verbunden mit, frage ich meine Regie mal, mit wem? Machen wir mit Christian. Und Christian ist 51 Jahre alt. Hallo Christian. Nein, ich bin nicht 51, ich bin 31. 31, bitte um Entschuldigung. Hier steht 51, das war ein Tippfehler. Aber ich bitte dich, den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz runter zu fahren. Ja. Ja? Gut, Christian. So. Wir unterhalten uns über Weihnachten. Ja, Weihnachten. Ich habe Weihnachten so ein großes Problem gehabt. Das war, wo die Wende war mit dem Geld und mit dem Euro und alles. Und da ist mir bei Weihnachten meine Wohnung abgebrannt. Also Wende und Euro waren ja nun ganz verschiedene Zeiten. Hä? Wende und Euro sind ja nun weit auseinander. Ja, ich meinte jetzt das mit der Geldwende, wo die D-Mark weggegangen ist. Ach so, ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Es war ja ein knappes Jahrzehnt jetzt. Ja, und ich bin abends von meinen Eltern gekommen und habe dann zu Hause gesessen und habe dann noch abends, kurz bevor ich schlafen gegangen bin, eine Wunderkerze angemacht und dann ist die Kerze, dieses Ding da abgesprungen und in der Couch rein und dadurch ist mein ganzes Wohnzimmer abgebrannt. Ach du lieber Himmel. Aber du warst Gott sei Dank wach und warst nicht betrunken oder sowas? Nein, nee. Ich war kurz vorm, also ich lag schon im Bett und dann... Ach, du lagst im Bett schon? Ja, dann bin ich wach geworden, wo mein Aquarium explodiert ist. Das Aquarium ist explodiert? Ja, durch das Feuer, was im Wohnzimmer war. Durch die Hitze. Aber sag mal, so eine Wunderkerze, die brennt ja relativ schnell ab. Ja. Da musst du doch noch im Zimmer gewesen sein, während die abgebrannt ist. Da war ich noch im Zimmer, aber die ist in der Couchritze reingegangen. Und das hast du nicht gesehen? Und das habe ich nicht gesehen. Achso, dann hat das gekokelt darin. Und dann hat das gekokelt. Ah, ich verstehe. Ja. Und dann hat die Couch irgendwann angefangen, lichterloh zu brennen? Genau. Wie ging es dann weiter? Erzähl mal. Du warst alleine in der Wohnung? Nein, ich war mit einem Bekannten in der Wohnung. Das war deine Wohnung? Und mit meinen Tieren, ja. Und mit deinen, was für Tiere? Zwei Katzen und ein Hund. Ja. Ja. Und dann bin ich irgendwann durch den Knall von dem Aquarium wach geworden und wollte dann rausgehen aus dem Zimmer und habe dann nur durch die Glastür gesehen, wie das ganze Wohnzimmer am Brennen war. Aber wo war dein Bekannter? Der war hinten im Schlafzimmer, im anderen Zimmer. Der hat das nicht gemerkt? Nein, der hat das auch nicht und gemerkt. Und deine Tiere haben das auch nicht gemerkt? Mein Hund hat das gemerkt. Der hat mich ja im Endeffekt halbwegs mitwach gemacht. Und dann bin ich nur raus aus der Wohnung und dann den Bekannten raus, die Tiere raus. Und dann wurde ich unten vor der Tür direkt festgenommen. Du wurdest festgenommen? Ja, weil die gedacht haben, ich habe die Wohnung selber angezündet. Und da wird man sofort festgenommen? Mhm. Verstehe ich nicht. Wer hat denn das, warum hat man geglaubt, dass du das selbst entzündet hast? Das weiß ich nicht. Das ist auch vor Gericht und alles gekommen. Und ja, Moment mal. Aber es brennt eine Wohnung. Und da rennen Leute raus in Angst. Die werden doch nicht sofort festgenommen. Ja, das war aber so. Ich bin sofort festgenommen worden. Aber das muss doch eine Vorgeschichte haben dann. Weil sie gesagt haben, dass ich die Wohnung selber angezündet hätte. Wer hat das gesagt? Nachbarn. Das klingt aber äußerst merkwürdig. Ja. Das, wie gesagt, dann ist das ganz... Warum haben die das gesagt? Ja, das weiß ich ja nicht. Du musst doch eine Vermutung haben. Sowas fällt doch nicht vom Himmel. Nein, das weiß ich wirklich nicht. Wie war denn dein Verhältnis zu den Nachbarn? Nicht zu allen ganz gut. Hattest du Streit mit denen? Mit ein oder zwei hatte ich Streit, aber nicht, dass das irgendwie groß relevant war. Ja, okay, ich nehm's mal so hin, aber es ist immer noch sehr seltsam, dass man dann sofort vor der Tür verhaftet wird, während oben die Wohnung noch brennt. Wie ging's denn dann weiter? Ja, dann bin ich festgenommen worden und dann war ich in Gewahrsam und dann bin ich am nächsten Tag auch wieder rausgelassen worden, weil dann der Brandgutachter geguckt hat und alles. Und dann ist das Ganze vor Gericht gekommen und dann ist das da alles rausgekommen, dass das diese Wunderkerze das war. Und dadurch war es dann alles weg. Aber ich habe jetzt immer zu Weihnachten diese Angst, dass das immer wieder passieren kann. Also der Gutachter hat dann rausbekommen, dass die Wunderkerze das war? Genau. Und dann warst du insofern entlastet? Genau. Und jetzt sitze ich nur noch immer die ganze Zeit vor Internetradio, im Chat, Threshold-Radio sitze ich die ganze Zeit noch vor. Und bin mich immer am Ablenken dann zu Weihnachten. Wie groß war der Schaden denn? 150.000 Mark. 150.000 Mark? Ja. Wer hat das bezahlt? Das wurde dann von der Versicherung, von dem Besitzer bezahlt, weil ich ja keine Schuld hatte. Ja. Ja, Christian, und jetzt hast du Angst, dass das immer wieder passiert? Ja, jedes Mal zu Weihnachten irgendwie habe ich immer wieder Angst, wenn ich dann Wunderkerzen oder Kerzen sehe, dass da irgendwas passiert. Mhm. Kann man ja ein bisschen gegensteuern, indem man einfach keine Wunderkerzen und keine Kerzen anzündet. Na, das mache ich ja schon nicht mehr, aber trotzdem habe ich da immer Angst bei anderen Leuten vor, wenn ich Kerzen sehe oder Wunderkerzen. Ja. Da ist irgendwo immer die Angst mit. Ja. Okay, kann ich verstehen. Muss man vielleicht ein bisschen mental gegensteuern, zumal du ja keine Schuld trägst, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Also, ich würde einfach versuchen, an der Stelle mich da nicht zu sehr hinein zu begeben und hineinzusteigern, sondern das einfach mal so zur Vergangenheit zu schieben. Ja? Hm. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Na, das war aber eine komische Geschichte. Eine komische Geschichte. Vor der Tür verhaftet. So, hier ist Peter. Peter ist 66. Hallo, Peter. Hallo. Hallo, Peter? Ja. Hallo, Peter, ich grüße dich. Guten Morgen. Ja, ich grüße dich auch, Damian. Du hast Angst vor Weihnachten? Ja. Warum? Schon seit längerer Zeit, könnte man so fast sagen. Ja, und warum? Weil das ist schon immer so, dass Weihnachten für mich eigentlich nur Enttäuschung war. Ne? Die Enttäuschung immer war? Ja. Mhm. Von Anfang an. Ich bin alleinstehend und Rollstuhlfahrer. Ja. Das heißt, du hast an Weihnachten, auch wenn du früher an die Kindheit denkst, auch keine guten Erinnerungen? Nein, gar keine guten. Warum nicht? Vor allen Dingen, ich habe mir immer eins gewünscht und nie bekommen. Das heißt also, ich habe einen Wunschzettel nur ausgeführt der Mutter, damit Mutter genau wusste, was sie mir nicht schenken darf. Das war so eine Vermutung von mir. Du hast einen Wunschzettel ausgefüllt, damit die Mutter weiß, was sie dir nicht schenken darf? Ja. Was wäre denn dein größter Wunsch gewesen? Ein Buch. Ein Buch? Ja. Was denn für ein Buch? Das war mir doch so scheißegal, wie nur irgendetwas, Hauptsache ich konnte lesen. Du hast dir einfach als Kind nur ein Buch gewünscht? Ja, ich wollte lesen. Ach. Und das wurde mir verweigert und mittlerweile hat sich das eigentlich so auch so hingezogen, dass ich viel alleine bin. Mhm. Und ist jetzt außerdem noch so, wie gesagt, ich bin jetzt Rollstuhlfahrer. Seit wann? Seit guten 20 Jahren und seit ungefähr 5 Jahren komme ich aus dem Rollstuhl nicht mehr raus. Ja, ist das die Folge eines Unfalls oder einer Erkrankung? Das ist eine Erbkrankheit. Ja. Warst du mal verheiratet oder länger in einer Beziehung? Ich war mal verheiratet, ja. Die Ehe ist aber auch schon seit 20 Jahren auch schon vorbei. Hm. Hast du denn Freunde? Nein. Auch keine Bekannten? Doch einen guten Bekannten, ich könnte ihn fast als Freund bezeichnen, aber der wohnt 120 Kilometer weit entfernt. Das ist der einzige Mensch, mit dem du so näher Kontakt hast? Ja, das ist ein älterer Mann, 72. Mhm. Ja, wir telefonieren schon hin und wieder, aber er hat halt eben auch seine eigene Familie und seine eigenen Sachen. Mhm. Du hast keine Kinder? Nein, das heißt, ich habe welche, aber die wollen auch mit mir nichts zu tun haben. Ach, du hast Kinder. Wie viele Kinder hast du denn? 3. 3 Kinder? Ja. Und die wollen alle 3 mit dir nichts zu tun haben? Nee. Warum? Weiß ich nicht. Ich muss ja ein schlimmer Mensch vorher gewesen sein, aber denke ich eigentlich nicht, dass ich es bin. Seit wann hast du denn keinen Kontakt mehr mit deinen Kindern? Meine zweite Tochter hat mir letztens gemailt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hat sie mir gemailt, sie würde es lieben gerne machen wie ihre ältere Schwester. Sie würde mich einfach ignorieren. Und das hat sie ja offensichtlich geschafft, denn ich Aber Peter, sowas sagt man doch als Tochter nicht einfach so, da muss doch irgendwas vorher passiert sein. Nee, ist eigentlich nichts passiert. Hattest du denn mal eine Weile einen guten Kontakt zu deinen Kindern? Ja, speziell zu dieser Tochter. Und deswegen hat es mich auch so sehr erschüttert, dass sie dann irgendwann sagte, sie wäre froh, wenn sie es machen könnte wie ihre ältere Schwester und mich einfach vergessen könnte. So, jetzt reden wir über 2 Töchter, aber da muss es ja dann noch ein Kind geben. Einen Jungen, ja. Und hattest du mit dem auch mal einen guten Kontakt? Nein. Nein? Nein. Gar keinen. Sind die Kinder denn bei dir und deiner Frau aufgewachsen? Nein, auch nicht. Ach so, auch nicht? Nein. Warum nicht? Das sind alles 3 uneheliche Kinder. Ach so. Und was mit dem Jungen ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht hat die Mutter gesagt, er ist gestorben, also dass ich für sie gestorben bin. Und die Kinder sind immer eben so auffassen, okay, der ist gestorben. Hast du dich denn in deinen früheren Jahren um die Kinder bemüht? Ja, schon. Solange ich wusste, wo sie waren, ja. Glaubst du im Nachhinein, dass du dich genug bemüht hast? Ach, würde ich sagen, ja. Aber auf Ablehnung zu stoßen, ganz einfach. Ja. So, wenn man das sagt, ich habe mich genug bemüht, ich kann das nicht beurteilen hier in unserem kurzen Gespräch. Wenn du das so sagst, ist das natürlich sehr bitter, wenn die Kinder alle dann keinen Kontakt mit dir haben möchten. Das heißt, um auf unser Thema zurückzukommen, du bist ein sehr einsamer Mann. Ja. Und das ist natürlich klar, dass Weihnachten die Einsamkeit besonders auf einen einschlägt. Mhm. Wie hast du denn dann so die letzten Weihnachten verbracht in den letzten Jahren? Oh, frag mich doch was Leichteres. Ich bin irgendwie auf Tauchstation gegangen und habe dann erst nach den Weihnachten habe ich wieder aufgeblutet. Oder sagen wir auch nach Neujahr. Aber was heißt Tauchstation? Was hast du getan? Ich habe mich noch mehr vergraben, als ich es ohnehin schon tue. Ich verstehe, aber ich verstehe nicht ganz. Was hast du dann, während du dich versteckt hast, getan in deiner Wohnung? Meistens habe ich am PC gesessen. Ja. Bloß da ist auch Weihnachten nicht viel los, weil die meisten ja dann irgendwie in Familie unterwegs sind. Mhm. Und so auf so irgendwelches Anmachen aus den Staaten oder aus Afrika oder aus Asien habe ich dann auch nicht gerade die Möge. Also sitzt dann am PC in so Chaträumen? Ja. Ja. Guckst auch Fernsehen? Neuerdings ja. Ja. Dadurch habe ich dich ja entdeckt. Ja. Wobei ich muss ja sagen, wenn man Weihnachten nur auf das Fernsehen angewiesen ist. Ja. Es ist ein bisschen... Ist das schlimm? Ja. Also, finde ich schon, aber gerade am Heiligen Abend, weil natürlich alle Sender irgendwie heilig irgendwie... Obwohl, ich glaube, einige Sender zeichnen schon Spielfilme, so zur späteren Stunde. Ja. Schöne alte große Spielfilme, das ist dann ganz angenehm. Noch schlimmer finde ich Silvester. Silvester ist ja überall Halligalli und wenn man keinen Bock auf Silvester hat, wird man im Fernsehen ja zugeschüttet mit Frohsinn. Ja. Ja. Na, dieser Frohsinn will bei mir auch nicht aufkommen. Also ich habe ja diese ganze Sachen. Dies heile Welt Weihnachten war für mich nie heil und wird auch nie heil werden. Mhm. Und diese Friede-Freude-Eierkuchen am Heiligjahr, also am Silvester, das war dann immer so die Zeit, wo ich auf Tauchstation gegangen bin. Aber ich glaube, man kann ganz gut dann über solche Tage hinwegkommen, wenn man einfach für sich entscheidet, das ist für mich nicht mehr von Bedeutung. Dann ist es ein Tag wie jeder andere und man ignoriert es. Ja, ich versuche es ja. Ich glaube, dass es die allerbeste Möglichkeit ist. Ja. Dass man sich dann vielleicht eine DVD anguckt oder weiß ich irgendwas. Ich bin eigentlich viel mit künstlerischen Sachen habe ich zu tun. Ich mache Musik. Ja. Zweitens, ich schreibe selber. Mhm. Und drittens, ich male oder mache PC-Grafik. So, dann ist das doch eine gute Ablenkung. Dann sieh doch einfach so die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen als ganz normale Zeit und mach deine Sachen und danach ist dann so wie der normale Alltag. Das sowieso, aber diese Zuschüttung im Moment mit der Vorweihnachtsfreude und ich kriege ja jetzt ja auch noch den ambulanten Pflegedienst ins Haus. Mhm. Nicht, dann wollen wir uns doch mal auf Weihnachten freuen. Mhm. Ja, ja, man kann sich dem sehr schwer, du hast schon recht, wenn man sich entziehen will, man kann sich dem schwer entziehen. Man kann sich dem schwer entziehen. Ja, ja, da glaube ich, da kann man einfach nur ständig gegenarbeiten und versuchen, ja, immun dagegen zu werden. Ich bin auch zu versuchen, meine ambulanten Schwester darauf zu trimmen, dass nicht wir, das macht sie sehr häufig in diesem berühmten Wir, nicht die Schwester kommt ins Krankenzimmer, nun, dann wollen wir doch mal aufstehen. Mhm. Wie Schwester, ich dachte, sie sitzt schon längst aufgestanden. Mhm. Und so, ja, also in dem Sinn versuche ich es ja abzubiegen, aber es klappt nicht so ganz. Versuch's ganz einfach, Peter. Ja. Ich glaube, da bist du nicht alleine, der das so sieht und ich glaube, so kommt man dann auch ganz gut durch die Zeit. Ich würde, weil du doch sehr traurig bist, das mag ich schon, doch auch nochmal vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ja? Ja. Dann machen wir das so, Peter. Du legst bitte auf und ich sag ganz einfach, komm gut durch die nächsten Wochen durch. So sage ich es einfach mal. Das hoffe ich auch, dass ich da gut durchkomme. Vor allen Dingen, weil da auch noch die Selbstmordgefährdung im Hintergrund sitzt. Ah, umso wichtiger, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ja. Das machen wir auch. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Judith ist hier. Judith ist 36. Guten Morgen. Hallo. Judith, guten Morgen. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ich habe Angst vor Weihnachten. Warum? Ja, weil meine Mutter im Krankenhaus liegt, weil sie eine Metastase im Hirn hat von einem Bronchialkarzinom, was letztes Jahr 3 Tage vor Heiligabend diagnostiziert worden ist. Mhm. Und weil sie auch daran wahrscheinlich dieses Jahr wieder noch vor Weihnachten operiert wird und Weihnachten nicht zu Hause sein wird. Also die Mutter ist das ganze Jahr über sehr schwer erkrankt. Ja. Und ihr hattet voriges Jahr dann die Hiobsbotschaft Weihnachten bekommen quasi. Genau. Mhm. Und sie wird dann noch, also das heißt jetzt in den nächsten Tagen oder Anfang nächster Woche operiert? Ja, es findet übermorgen wohl, wenn mein Vater das richtig verstanden hat, der auch ein bisschen durch den Wind ist, eine Biopsie statt, ja, eine Voroperation statt, wo dann entschieden wird, ob operiert werden kann oder ob bestrahlt wird. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nee, ich habe noch eine Schwester. Aber das betrifft dich ja dann natürlich genauso dann wie deine Schwester und belastet dich wahrscheinlich enorm. Ja. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern und besonders zu deiner Mutter? Gut. Also es ist ein enges, herzliches Verhältnis. Wir telefonieren regelmäßig. Ja. Ich wohne ungefähr 75 Kilometer weg von zu Hause. Meine Schwester hat von daher seltener die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, auch weil sie einen stressigen Job hat und hat es auch nicht gerade leichter, weil sie umso mehr halt noch auf Informationen angewiesen ist. Ne? Hast du auch eine Familie oder lebst du alleine? Also ich habe eine Beziehung, aber meine Freundin lebt in Berlin, ich lebe in Köln. Du lebst in Köln und keine Kinder? Richtig. Hm. Wie geht deine Mutter denn, wie alt ist deine Mutter? 64. Wie geht deine Mama mit dieser schweren Erkrankung um? Das schwankt immer. Also zwischendurch ist sie natürlich depressiv, hat Angst berechtigterweise, dann ist sie auf einmal wieder sehr voll des Mutes und Also ein ständiges Hin und Her zwischen Hoffnung und Niedergeschlagenheit. Ja, richtig. Also ich meine, sie ist schon hart im Nehmen, was das angeht. Sie kann viel leiden, sie kann aber auch jetzt nicht mehr. Das glaube ich, wenn man so eine schwere Erkrankung hat und das ganze Jahr über schon, dass auch der härteste, der stärkste Mensch irgendwann dann mal sagt, ich kann nicht mehr. Und vor allen Dingen ist es ja jetzt auch wieder sehr heikel, ob operiert wird, wenn operiert wird, wie die Operation verläuft und so weiter. Heißt das auf jeden Fall, dass deine Mutter im Krankenhaus sein wird über Weihnachten und Heiligabend? Die Ärzte, die zuerst sich die Röntgenbilder angeschaut haben und der Hausarzt, haben gesagt, gehen sie davon aus, dass sie Weihnachten im Krankenhaus sind. Mhm. Sicher ist das, glaube ich, nicht. Falls am Donnerstag entschieden wird, dass nicht operiert wird, weiß ich nicht, wie lange sie nach dem Eingriff im Krankenhaus bleiben muss. Hast du mit Ärzten auch schon in den letzten Wochen oder Monaten mal gesprochen? Ich habe letztes Jahr versucht, mit dem behandelnden Arzt zu reden. Mhm. Ich habe immer wieder versucht, telefonisch dahin zu kommen. Ich habe damals noch in Hessen gewohnt, bin dann aufgrund der Erkrankung, nicht nur deswegen, aber mit aufgrund dessen auch wieder näher hier zu meinen Eltern gezogen. Und es war äußerst schwierig, überhaupt den Arzt ans Telefon zu bekommen. Dann hat er sich nicht klar geäußert zu dem, obwohl meine Eltern gesagt haben, er kann mich informieren. Ich arbeite selber im Gesundheitsbereich, also er kann da mit mir auch auf fachlich gehobener Ebene diskutieren, was er aber nicht getan hat. Das war voriges Jahr, aber mit den jetzigen Ärzten hast du da schon mal gesprochen? Mit den jetzigen Ärzten habe ich gar nicht gesprochen. Ich war am Wochenende zu Hause, der Hausarzt weiß selber noch nichts. Meine Mutter war heute in Essen im Uniklinikum zu einer Untersuchung. Ich habe heute Abend erst meinen Vater gesprochen und der war so durch den Wind, der hat nicht mal daran gedacht, sich irgendeine Telefonnummer von irgendeinem Arzt geben zu lassen. Hast du, Judith, da kann ich ja wirklich nur empfehlen, wenn du da schlechte Erfahrungen gemacht hast, von wegen, dass die sich nicht mit dir unterhalten. Die haben verdammt nochmal die Pflicht, sich mit dir zu unterhalten. Und wenn du die Vollmacht von deiner Mutter hast, dass gesprochen werden kann, dann musst du da aber auch hinter sein. Und das ist wichtig, dass... Ja, das ist schon klar. Nur, versuch mal wirklich, so einen Arzt an die Strippe zu kriegen. Okay. Du telefonierst okay. da 15, 20 Mal am Tag. Okay, da muss man hinfahren. Ja? Da muss ja, man hinfahren. Da muss ich hinfahren. Dann muss ich selber irgendwie... sehen, dass ich hinkomme, dann bin ich auch immer noch drauf angewiesen. Ja, aber das muss man. Und dann das lässt sich auch engagieren. Das gibt's gar nicht. Da muss man dann ganz zäh sein. Und wenn man einen Termin telefonisch ausmacht, ich komme nächste Woche dann und dann und bitte um ein Gespräch. So, das ist wichtig. Es geht um das Leben deiner Mutter. Ja. Wie planst du es jetzt? Wo wirst du Weihnachten sein? Wir haben für die ganze Familie eigentlich vorsorglich in Essen im Hotelzimmer gebucht über die Feiertage. Ah ja, also für den Fall, dass die Mutter im Klinikum in Essen liegt, dass ihr dann nah bei ihr seid. Da, ja. Das finde ich gut. Das ist eine gute Lösung. Das ist für sie auch schön, wenn sie weiß, die Familie, die Kinder sind da und gerade bei diesen schweren Erkrankungen spielt die Psyche eine so große Rolle. Und wenn man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein, wenn da Leute sind, die einem beistehen, ist das auch schon ein gutes Medikament. Etwas sehr Hilfreiches. Aber ich kann natürlich sehr gut verstehen, dass für dich Weihnachten als andere als ein schöner Tag sein wird dieses Jahr oder für deine Familie. Ja. Gibt es eine Prognose? Hast du eine kannst du es einschätzen, welche Chancen deine Mutter hat? Also die Tatsache, dass der Tumor aus den Bronchien metastasiert hat, ist ja schon mal nicht die beste. Mhm. Das Weitere ist schwer zu sagen. Wenn der Tumor operiert werden kann und das relativ komplikationslos geschieht, dann hat sie alle Möglichkeiten, falls weitere Metastasen nicht auftauchen. Ja. Aber die Art von Lungenkrebs, die diagnostiziert worden ist letztes Jahr, ja, das ist ein relativ aggressiver Bronchialtumor gewesen, der schon auch dafür bekannt ist, dass er eher häufiger metastasiert wo die Prognose nicht die beste ist. Ja. Dennoch, von meiner Seite aus die allerbesten Genesungswünsche. Das Allerbeste und nur das wirklich Gute wünsche ich deiner Mutter, deiner Familie. Danke. Und dennoch ein Weihnachten, das ihr Kraft gibt, sagen wir so. Mhm. Alles Liebe, alles Gute, Judith. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über das Thema Ich habe Angst vor Weihnachten, dann meldet euch oder mailt auch domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Julia. Julia ist 18. Hallo Julia. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. So, um was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht es um meinen Freund und um meinen Vater. Und zwar habe ich im Moment großen Streit mit meinem Vater wegen meinem Freund, weil mein Freund eine Zeit lang Drogen konsumiert hat. Ja. Unter anderem, also ich auch. Was für Drogen? Das waren Amphetamine und Kiffen. Ja. Also diese Amphetamine habe ich auch ausprobiert, über ungefähr 3 Monate. Aber ja, das war halt nicht gut. Also das habe ich dann halt nachher gemerkt. Also nicht dein Ding? Nee, die Gesundheit hat halt drunter gelitten. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es nichts ist. Ich habe es sein gelassen. Ja. Und kurz danach bin ich dann auch mit meinem Freund zusammengekommen. Er hat auch damit aufgehört. Heute kifft er nur noch ein bisschen. Ach so, ihr seid zusammengekommen, als du deine Drogenphase schon hinter dir hattest. Quasi. Ja, genau. Ach so. Nachdem ich aufgehört hatte. Aber ich kannte ihn halt vorher auch schon. Ja. Ich habe vorher halt auch mit ihm das zusammen gemacht. Wie lange seid ihr denn jetzt schon zusammen? 7 Monate. Sieben Monate. Genau. Ja, und mein Vater hat halt in der Zwischenzeit davon Wind bekommen, durch meine Mutter. Also meine Eltern sind getrennt seit 12 Jahren. Und du wohnst alleine oder bei deiner Mutter? Bei meiner Mama. Bei der Mama. Mhm, ja. Genau, meine Mama hatte das mal rausbekommen, alles als sie bei mir am Telefon gelauscht hat und so. Und mir dann die lauscht am Telefon bei dir? Ja, das macht sie schon mal ganz gerne. Wie macht sie das denn? Sie steht an der Tür. Ach. Und hört dann, ja. Das ist auch nicht ihr feine englische Art. Ja, das ist fies. Allerdings. So, jetzt hat die mitbekommen, dass dein Freund Drogenprobleme hat oder Drogen konsumiert. Ja, genau. Und dadurch hatte sie auch mitbekommen, dass ich das mal gemacht hatte. Ja. So, ist Weihnachten. Unser Thema ist ja Weihnachten heute Nacht. Ja, ja, so genau. Und dann hat sie es halt meinem Vater erzählt und dann hatte ich einen riesen Streit mit meinem Vater gehabt deswegen. Mhm. Und er hat meinen Freund so beleidigt, er hat ihn auch Morddrohung. Hm? Er hat ihn gedroht, ihn umzubringen. Aber ich hoffe nicht ernst gemeint. In dem Moment ja, glaube ich schon. Ist das so ein impulsiver Typ, dein Vater? Er ist sehr aggressiv. Sehr aggressiv? Ja, ja. Dir gegenüber auch? Als Kind hat er mich oft geschlagen. Aha. Aber heute nicht mehr. Ja. Ja, und jetzt nächsten Donnerstag sind wir zum Essen eingeladen bei meiner Oma. Dein Freund und du? Nein, mein Vater und ich. Dein Vater, achso. Genau, und da sehe ich ihn dann wieder. Mhm. Und ich habe halt Angst vor diesem Treffen. Ich habe ihn bis jetzt noch mal zweimal gesehen nach diesem Streit am Telefon. Verstehe. Und da hat er kein Wort mit mir geredet, er hat mich mit Martin nicht angeguckt. Mhm. Und das verletzt mich halt auch sehr. Und ich habe jetzt Angst, dass genau an Weihnachten... Das eskaliert. Ja, genau, dass da bei ihm der Knoten platzt. Ja, wer kommt dann jetzt da noch zur... Also die Oma, das ist denn die Mutter wahrscheinlich, seine Mutter? Genau. Und wer kommt dann noch da zum Essen? Seine Freundin und die Tochter von seiner Freundin. Und du? Genau. Mhm. Ja, also zu den anderen beiden habe ich auch ein super Verhältnis. Wie ist denn der Stand der Dinge mit deinem Freund im Moment? Was ist denn das mit den Drogen? Also... Er kifft nur noch ganz wenig. Ja. Und naja, was mir natürlich keiner glaubt. Hm? Du hast für dich die Erfahrung gemacht, dass es nicht dein Ding ist und dass es nicht gut ist für dich? Nee, überhaupt nicht. Was sagt er denn? Sagt er das auch so oder eher? Er sieht das genauso, aber für ihn ist es halt schwerer, damit aufzuhören, weil er es schon länger macht. Wie alt ist er? Er ist 17. 17? Er ist ein Jahr jünger als ich. Und wie lange macht das schon? Also laut ihm 2 Jahre. Ja. Also Amphetamine, synthetische Drogen und Kiffen. Genau. Und im Moment kifft er ausschließlich oder ab und zu auch mal Amphetamine? Nee, keine Amphetamine mehr. Bist du sicher? Ganz sicher. Ja? Würdest du merken, wenn er es nehmen würde? Ja, das würde ich sofort merken. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also nochmal zu diesem Thema. Also da wäre es natürlich gut einzuwirken auf deinen Freund, dass er die Finger bald ganz von dem Zeug lässt. Ja, darauf arbeiten wir hin und das klappt auch. Also das ist so euer Ziel und dein Wille auch. Genau, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es klappt. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Ja. So, jetzt zu Weihnachten. Ja, also mein Freund kommt natürlich nicht mit. Nee, ist mir schon klar. Ja. Also ich dachte gerade so, ist ja schon mal ganz gut, dass da andere Leute bei sind. Vielleicht reißt er sich da mehr im Riemen. Ist er so oder ist ihm das egal? Anfangs ja, aber irgendwann, wenn er keine Lust mehr darauf hat, dann ist es ihm ganz egal, wer dabei ist. Was waren denn seine Argumente bei dem Streit? Ja, er sagte halt, mein Freund würde mich wieder in die Drogen mit reinziehen. Er wäre kein guter Umgang für mich. Er wäre ein soziales Arschloch. Ja, sowas halt. Und zudem hat er auch gar keinen Schulabschluss. Also er ist von der Hauptschule geflogen und ich mache gerade mein Fachabitur. Und das passt meinem Vater dann natürlich auch nicht. Was macht denn dein Freund überhaupt im Moment? Im Moment gar nichts. Ist auch nicht gut. Nö. Dann müsstest du auch noch ein bisschen ihm Dampf machen. Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber irgendwie... Ja, also dass er zumindest einen Hauptschulabschluss kriegt, das ist ja das Allermindeste, was man haben muss heute. Ist klar, ne? Muss ich dir nicht erzählen. Ja, das weiß er auch. Aber er ist ein bisschen sehr faul. Ist faul? Ja, leider ja. Und dabei ist er eigentlich sehr schlau, aber nur halt faul. Mhm. Also, da hat dein Papa vielleicht im ersten Moment recht gehabt, dass er sagt, Mensch, das ist kein guter Umgang, der hat die Schule geschmissen, der hängt nur rum, der kifft und der zieht unsere Julia irgendwie mit rein. Ja. Kann man im ersten Moment verstehen. Mhm. Im zweiten Moment kann man es natürlich nicht verstehen, weil du eine erwachsene junge Frau bist und ich finde deine Einstellung sehr gut. Und du hast ja eine Entscheidung getroffen, diese Drogengeschichten sind für mich nichts. Mhm. Ich mache mein Fachabitur nach. Also du hast ja dein Leben im Griff. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen siehst du deinen Freund ja auch kritisch. Ja, klar, ja, ich so. Mache mir auch Sorgen um und, ihn. Und das müsste er anerkennen, das müsste dein Vater einfach anerkennen. Das würde einfach Respekt bedeuten, dass er vor dir auch Respekt hat. So behandelt er dich ja wie ein kleines Kind, nach dem Motto, nur er weiß, was gut für dich ist. Eben. Aber du weißt es ja am besten selbst für dich, was gut für dich ist. Ja. Ne? Genau. Ja, also das ist immer das alte Lied mit den, mit den Eltern. Die meinen es natürlich letztendlich gut, aber die schießen übers Ziel hinaus. Eben, genau. Und meine Mutter ist da auch nicht viel anders als mein Vater. Nur, dass meine Mutter halt jetzt normal mit mir umgeht. Also die macht nicht so einen Riesentower. Nein. Du musst, einfach auch, halt auch deine, du musst einfach auch deiner Mutter das so klar versichern, wie du es mir jetzt gerade gesagt hast, dass sie auch Vertrauen dann in dich gewinnt. Nach dem Motto, die Julia, die macht das auch so, wie sie es sagt. Und dann ist das gut. So, aber jetzt zu Weihnachten. Ja, musst du hingehen, klar. Ja, klar, werde ich auch hingehen. Und da musst du dir irgendwie vorher so ein bisschen was überlegen, wie du reagierst, wenn er damit anfängt. Am besten wäre, man würde gar nicht mit dem Thema anfangen. Ja, aber wir müssen es ja auch irgendwann mal aussprechen. Ja, aber nicht an dem Abend und nicht mit den anderen Leuten zusammen. Ja, aber das Ding ja ist ja, am 5. Januar heiratet er auch noch. Ach so. Und ich bin bis jetzt noch gar nicht eingeladen. Oh. Ja. Oh. Und wir wollen uns dann auch eigentlich mal aussprechen. So, dann wäre natürlich ideal, wenn dieses Essen nächste Woche ganz einfach normal verlaufen würde und du würdest dann am Ende sagen, pass mal auf, lass uns mal allein treffen und wir müssen reden. Das wäre optimal. Denn ich habe die Sorge, dann, wenn da angefangen wird zu sprechen, dass es dann doch zum Streit wiederkommt. Ja, genau das glaube ich nämlich. Ja. Versuch dir doch mal vorzunehmen, dass du nicht mit ihm streitest da. Sag, wenn er anfängt, sag ihm doch, pass mal auf, Papa, ich will auch mit dir reden. Aber lass uns nicht jetzt hier Weihnachten machen. Lass uns in den nächsten Tagen mal alleine treffen. Ich weiß nicht, wie zugänglich er ist für so Sachen. Geht so. Ja, dann lass dich nicht provozieren. Mhm. Ich glaube, die Gefahr ist natürlich, dass man selbst dann auch emotionell draufkommt nach einer gewissen Zeit. Ja, klar. Auch wenn man beleidigt wird oder man angegriffen wird oder wenn der so idiotische Sachen sagt, von wegen, ich bringe den um, da kocht man ja innerlich. Ja, klar. Aber das Kluge ist natürlich, wenn man dann souverän bleibt und sagt, pass mal auf, nicht jetzt, lass es uns in Ruhe bereden. Und wenn du dich dann mit ihm triffst in ein paar Tagen, dann denk dir nochmal gut die Argumente zurecht, so wie du es letztendlich mir gerade gesagt hast, dass er dein Leben akzeptieren muss. Das, ja, du kannst ja sagen, du respektierst, dass er es gut meint. Ja, ja, das verstehe ich ja auch. Genau. Das aber, ist mir klar. Aber er soll dir da nicht reinfunken. Du funkst ihm ja auch nicht in sein Leben mit seiner neuen Partnerin rein. Da könntest du ja auch sicher 1000 Sachen sagen oder ein paar Sachen sagen, die dir nicht gefallen. Nee, gar nichts eigentlich. Gar nichts. Nur die zwei können heiraten. Für mich sind die ein Traumpaar. Na, umso besser. Ne? Umso besser. Ich freue mich, dass ja. die heiraten. Weißt du, das Schöne ist, glaube ich, wenn du ihm klar machst, dass du verstehst, dass er sich Sorgen macht. Das finde ich wichtig. Also, aber dann musst du im nächsten... Wie, bitte? Das soll ich ihm dann erstmal sagen? Ja, finde ich schon. Das ist ja auch okay so. Aber da musst du dann nachlegen und sagen, pass mal auf, aber ich habe das gut im Blick und ich liebe meinen Freund und wir kriegen das schon geregelt. Also wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir lassen uns von nichts und niemandem so. Das war ein gutes Wort. Dann hoffe ich, dass das ein nettes Essen bei der Oma wird nächste Woche. Das hoffe ich auch. Und dass du dich dann ein paar Tage später mit deinem Vater alleine unter vier Augen triffst und dass ihr einigermaßen friedlich über die Runden kommt. Ich hoffe es. Ich wünsche es. Euch alles Gute, Julia. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Annette Bastian. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Wie immer mittwochs ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten und kostenfreien Nummer. Und übermorgen heißt unser Thema Fragen an den Moderator, Fragen an Domian. Da könnt ihr mich alles Mögliche fragen, was ihr immer schon mal fragen wolltet. Gerne auch schon mal anmelden unter domian@wdr.de. So, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen.